zwar manches, doch sag ich noch nicht was. Der Saat muss sein noch größer, wie's Heidelberger Fass. O, du hol deine toten Bahre und Bretter fest und dick. Ob muss sie sein noch länger, als wie zumeist die Brück. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein, als wie der starke Krieg.